Hallo meine lieben Freunde, hier ist der Reinhard Hirtler aus Brasilien. Ich nehme dieses kleine Video auf, um euch ein bisschen weiterzuhelfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass bei der Serie über den Heiligen Geist, welche ich über die täglichen Andachten gemacht habe und die aufs Deutsch übersetzt wurden, dass es da etwas Verwirrung gegeben hat, Leute Dinge nicht richtig verstanden haben, betreffend dem Heiligen Geist und der Taufe im Heiligen Geist. Und ich möchte dazu etwas Stellungnahme geben und euch ein bisschen damit weiterhelfen. Zuerst einmal, meine lieben Freunde, das habe ich so oft gesagt, ihr dürft ja anderer Meinung sein als ich. Bitte, das Patent auf das Wort Gottes hat niemand als Gott und der Heilige Geist. Unser Wissen ist alles Stückwert. Also egal, was der Reinhard sagt, bitte nehmt das an, was ihr vom Heiligen Geist als gut und richtig empfindet und den Rest lasst ihr einfach auf der Seite liegen. Seid nicht Leute, die blind nachfolgen. Niemand in der Welt und schon gar nicht mir. Bitte tut das nicht. Okay, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es ist mir natürlich schon klar, dass wenn wir etwas hören, dass wir unser Leben lang anders gehört haben, dann wirft es in unserem Herzen Fragen auf. Ist mir völlig bewusst, ich kenne diesen Prozess ja. Ich kann mich erinnern, als der Herr begonnen hat, mir Dinge zu offenbaren, die ich mein Leben lang anders mitbekommen habe. Ich habe mich ja schon sehr, sehr lange her bekehrt. Im Juli 68 habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und von dem her bin ich ja aufgewachsen mit dem Christentum und der Bibel. Und ich kann mich erinnern, als das erste Mal der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass zum Beispiel der Johannes 10, Vers 10, der Dieb nicht der Teufel ist, da waren in mir auch diese Prozesse. Na, das kann doch nicht sein, denn das gibt es doch gar nicht und so weiter und so fort. Und diese Prozesse, ich denke, die sind sehr gesund, die sind sehr wichtig, die sind sehr gut für uns. Warum? Denn das soll uns dahin bringen, dass wir forschen im Wort Gottes, dass wir in der Bibel studieren, nicht nur etwas lesen, was wir so verstanden haben und darauf beharren, sondern mit offenem Herzen suchen, studieren, graben. Das ist etwas Wichtiges und Wertvolles und Gesundes, was viele Menschen leider nicht haben und tun und können. Und für mich ist das traurig. Ich persönlich liebe es, wenn ich eine Predigt höre, die alles, was ich glaube, radikalst herausfordert. Warum liebe ich das? Denn wenn ich eine Predigt höre, die genau gegen das geht, was ich mein Leben lang gehört habe, das Erste, was natürlich geschieht, ist völlig klar, in uns wurdelt etwas, wie man bei uns auf Österreichisch so schön sagt. In uns bewegt sich etwas, da rührt sich etwas. Unser Herz schreit auf. Nein, das kann doch nicht sein. Wir haben alle Argumente, die wir unser ganzes Christenleben mitbekommen haben, warum das, was wir glauben, auch richtig ist. Das ist ganz normal. Und ich habe für mich etwas ganz Tolles gelernt. Meine Reaktion auf irgendetwas ist immer ganz etwas Wertvolles, nämlich ein Spiegel, der mir mein eigenes Herz zeigt. Was gibt es Schöneres, als in den Spiegel zu schauen und das eigene Herz zu sehen? Das ist doch wunderschön. Und darum, wenn dann in mir diese Reaktion kommt, dann sehe ich mit meinem Herzen, ah Reinhard, du hast da eine fixe, feste Lehrmeinung und da ist die so eingemauert in deinem Herzen, dass alles andere nicht Platz hat. Da wehrst du dich dagegen. Was tue ich dann? Erstens, ich schaue in den Spiegel und sage, gut so. Es ist ja gut, dass ich Überzeugungen und Lehrmeinungen habe. Aber dann beginne ich zu prüfen, zu forschen, zu studieren, zu ackern und zu graben mit einem offenen Herzen, nicht mit einem kritischen Herzen. Das ist sehr wichtig. Grundsätzlich gehe ich nichts mit kritischem Herzen an, sondern alles mit einem offenen Herzen. Mit dem Herzen, ich will lernen, ich will Veränderung, ich will Jesus ähnlicher werden. Immer mit diesem Herzen. So haben es die Berührer gemacht und die waren die edleren Christen. Darum möchte ich alle meine lieben Freunde in Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Und inzwischen bin ich draufgekommen, dass es noch einen Bereich gibt, wo sie Deutsch sprechen, nämlich Südtirol. Danke für die Nachricht, die ich bekommen habe und die mir geschickt wurde. Also ihr, meine lieben Freunde im deutschsprachigen Bereich, ich möchte euch ermutigen, herausfordern, studiert, studiert, studiert und vor allem dank dem Heiligen Geist, dass er der beste Lehrer ist, nicht der Reinhard, sondern der Heilige Geist. Das war einmal wichtig, das wollte ich loswerden. Und jetzt gehen wir die Frage des Heiligen Geistes an. Und zwar, ich sage euch jetzt so, wie ich das vom Wort Gottes her verstehe. Erstens, Wenn wir uns bekehren, empfangen wir den Heiligen Geist. Es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist in uns hineinkommt oder ob wir getauft sind im Heiligen Geist. Warum ist das ein Unterschied? Das Wort Taufe bedeutet eintauchen. Das bedeutet ganz in etwas eintauchen. Jetzt habe ich eine Frage, um euch ein bisschen da weiterzuhelfen. Als du im Wasser getauft wurdest, durch Untertauchen, kam das Wasser in dich hinein, so rein in dich, oder kamst du in das Wasser hinein? Ich hoffe, nicht zu viel Wasser kam in dich hinein, denn sonst wärest du direkt zu Jesus gegangen. Also was ist Taufe? Baptismo, das Wort eintauchen. Das heißt, du wurdest in das Wasser hineingetaucht. Das Wasser kam nicht in dich hinein. Und genauso ist es auch mit der Taufe im Heiligen Geist. Wenn du im Heiligen Geist getauft bist, dann bist du in den Heiligen Geist eingetauft, nicht er kommt in dich hinein. So wie das Wasser nicht in dich reinkommt bei der Taufe, kommt auch bei der Taufe im Heiligen Geist nicht der Heilige Geist in dich hinein. Es ist ganz etwas anderes. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, es wurde uns unser Leben lang gesagt, auch mir, dass der Beweis, dass du im Heiligen Geist getauft bist, ist das Reden in neuen Sprachen. Und genau das habe ich auch eben widerfragt. Und widerfrage ich nach wie vor und glaube ich auch nicht. Nun, ist, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist empfangen, eine Auswirkung, dass wir in Sprachen sprechen werden? Natürlich, das habe ich nie in Frage gestellt. Was ich gesagt habe und was mich sehr traurig gemacht hat, ist Folgendes. Wir Pfingstler, Charismatiker, Evangelikalen, die wir an die Taufe im Heiligen Geist glauben, uns wurde eigentlich, soweit ich mich erinnern kann an mich, unser Leben lang Folgendes gesagt. Der Beweis für die Taufe im Heiligen Geist ist das Reden in Sprachen. Jetzt habe ich eine Frage an euch, meine lieben Freunde. Könnt ihr mir in der Bibel zeigen, entweder im Joelbrief, den Petrus ja zitiert hat im Apostelgeschichte 2, als die alle mit dem Heiligen Geist getauft wurden und die haben nicht gewusst, was es war, hat Petrus gesagt, das ist das, was jetzt geschehen ist und was Joel vorausgesagt hat. Könnt ihr mir sagen, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr im Heiligen Geist getauft werdet, werdet ihr neuen Sprachen reden? Erstens. Zweitens. Könnt ihr mir zeigen, wo Joel gesagt hat, dass wenn ihr im Heiligen Geist getauft seid, werdet ihr in Sprachen reden? Könnt ihr mir zeigen, wo Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus gelehrt haben, dass wenn man im Heiligen Geist getauft wird, redet man in neuen Sprachen? Könnt ihr mir das zeigen? Wenn ja, dann zeigt es mir, schickt es mir. Ich bin sehr gerne bereit, dazu zu lernen. Immer. Die Frage ist, könnt ihr mir das zeigen? Wenn nicht, müssen wir das, was wir unser Leben lang gehört haben, ehrlich zu sein, wieder fragen. Hier ist jetzt meine wichtige Frage. Warum glauben wir das, was wir glauben? Die Frage musst du dir wirklich stellen. Warum glaubst du das, was du glaubst? Eine wichtige Frage. Also zurück zu dem Sprachenreden. Als die im Heiligen Geist getauft wurden, in Apostelgeschichte 2, Vers 38, als Petrus gesagt hat, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Das war dann die Predigt, die er dann gepredigt hat. Und wir sehen, in Apostelgeschichte 2 kam die Taufe im Heiligen Geist. Was geschah? Es ist interessant, dass der Ausdruck, die Taufe im Heiligen Geist, nur zweimal erwähnt wird, nämlich im Apostelgeschichte von Petrus, von dem Erlebnis mit Cornelius und Jesus, der gesagt hat, ich werde euch taufen mit dem Heiligen Geist. Johannes hat euch mit Wasser getauft. Also der Ausdruck Taufe im Heiligen Geist kommt nur zweimal vor. Wichtig, das wahrzunehmen. Was war die Auswirkung? In Apostelgeschichte 2, da haben sie nicht in einer himmlischen Sprache geredet, auch nicht mit der Sprache des Engels. Paulus sagt uns in Apostelgeschichte 12, in 1. Korinther 12, 13. Wenn ich aber rede mit Sprachen von Engel und Menschen, und habe die Liebe nicht, so bin ich nichts. Also es gibt eine Sprache der Engel, mit der wir reden können. Paulus lehrt uns auch im Korintherbrief, im 14. Kapitel von den Gaben des Heiligen Geistes, dass wir in einer Sprache reden können, eine göttliche Sprache. Wer aber in Sprachen redet, der redet zu Gott. Der baut sich selbst auf, sagt uns auch der Apostel Paulus am Anfang vom 14. Kapitel vom 1. Korintherbrief. Jetzt war folgende Frage, die ich an euch stellen möchte. Als die Aposteln, oder die 120, nicht nur die Aposteln, als die 120 mit dem Heiligen Geist getauft wurden, in Apostelgeschichte, In welcher Sprache haben die dann geredet? In einer himmlischen Sprache, die sie selbst aufgebaut hat? In einer Engelsprache? Oder in einer ganz natürlichen menschlichen Sprache? In welcher Sprache haben sie denn geredet? Sie redeten in einer normalen Sprache, die sie nie gelernt hatten. Lies dir gut durch. Sie sagten Folgendes. Wir hörten sie alle in unserer Sprache, in all den verschiedenen Sprachen. In Europa würden wir heute sagen, wir hörten sie in Französisch, wir hörten sie auf Englisch, wir hörten sie auf Türkisch vielleicht, das ja in Asien ist, aber nicht in Europa, aber nur ein Beispiel. Wir hörten sie auf Griechisch, wir hörten sie auf Rumänisch, auf Italienisch, auf Spanisch. Wir hörten all diese Sprachen, Gott loben und preisen. Das heißt, die 120, die haben in einer normal menschlichen Sprache gesprochen und Gott damit angebetet. Und was ich eben aufzeigen wollte, war Folgendes. Wir leider, muss ich dazu sagen, und ich sage wir, weil ich habe auch das so lange geglaubt, wir haben den Schwerpunkt bei der Taufe im Heiligen Geist auf das gelegt, was die Tradition uns gesagt hat, und auf das gelegt, was die gemacht haben, nicht auf das, was uns das Wort Gottes eigentlich lehrt. Und hier, denke ich, müssen wir etwas ändern. Sobald ein Mensch etwas aus dem Mund herausbringt, das nicht seine eigenen Worte sind, sind wir gewöhnlicherweise zufrieden und sagen, toll, jetzt hast du die Taufe im Heiligen Geist. Und hier möchte ich einhaken. Obwohl diese nach der Taufe im Heiligen Geist in Sprachen gesprochen haben, die sie nie gelernt haben. Und das stelle ich ja nicht in Frage. Ich spreche sehr viel in Sprachen. Täglich bete ich und spreche ich viel in Sprachen. Darum geht es gar nicht. Es geht mir bewusst darum, dass worauf legen wir Wert? Was wollen wir erleben und was wollen wir haben, wenn wir im Heiligen Geist getauft sind? Wenn wir nämlich den Schwerpunkt auf das legen, was unsere Tradition gesagt hat, oder was wir lesen in der Apostelgeschichte, was geschehen ist, aber nicht auf die Worte Jesus, der gesagt hat, was die Auswirkung dieser Taufe ist. Und auch nicht, Entschuldigung, und auch nicht auf die Worte des Propheten Joels, den Petrus zitiert hat, als sie im Heiligen Geist getauft wurden. Dann begehen wir einen großen Fehler nach meiner Meinung. Welchen großen Fehler? Wir sind zufrieden, erstens, sind wir zufrieden, wenn Leute in einer anderen Sprache reden? Passt für uns. Der hat die Taufe im Heiligen Geist, das passt. Zweitens, wir werden alles versuchen, um die Leute dahin zu bringen, dass sie in dieser Sprache reden. Das wird unser Hauptaugenmerk sein. Und sobald sie das tun, passt das schon. Was hat Jesus gesagt? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, die Auswirkung, die Jesus uns versprochen hat und die Auswirkung, auf die Jesus auch Wert legt, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist empfangen, ist allererstens mal in Kraft des Heiligen Geistes Zeugen Jesus Christus zu sein. Jetzt habe ich eine Frage an dich, mein lieber Freund. Was hilft es dir, wenn du in einer Sprache tolle Sachen erzählst, aber keine Kraft hast, um Zeuge Jesus Christus zu sein? Und die Kraft, wenn du im Griechischen ein bisschen nachstudierst, die geht ja bis dahin, dass wir auch Kraft haben, als Märtyrer zu sterben. Und wir wissen ja von den 11 Aposteln, die damals bei Jesus noch waren, nachdem Judas sich erhängt hat, da wissen wir von der Kirchengeschichte her, dass 10 davon auch tatsächlich den Märtyrertod gestorben sind, mit erhobenem Haupt. Zuerstens, wir legen nicht mehr den Wert darauf, dass die Kraft in unserem Leben sichtbar ist, sondern begnügen uns mit Worten, die aus unserem Mund kommen. Zweitens, da wir so viel Augenmerk legen auf die Worte, die aus dem Mund kommen, wird sehr oft Druck gesetzt auf die Leute. Sehr viele Leute werden unter Druck gesetzt, dass sie ja in Sprachen reden, denn dann haben sie den Heiligen Geist. Und das sage ich auch aus meiner eigenen Überzeugung und Erfahrung. Viele Menschen haben unter diesem Druck einfach ein paar Ausdrücke von sich gegeben und alle waren glücklich, jetzt bist du im Heiligen Geist getauft. Dacke, dicke, dicke, dacke, dacke, dicke, dicke, dicke, dacke, dacke, dicke, dicke, dicke. Ich habe das sehr oft erlebt in verschiedenen Ländern der Welt. Das ist nicht die Taufe im Heiligen Geist. Denn die Taufe im Heiligen Geist, die Sprache, die sie hatten, war eine Sprache, mit der sie Gott lobten und verherrlichten in einer anderen Sprache, die sie nicht gelernt haben. Das war nicht nur immer dieselben Silben heruntergeleiert, sondern das war eine Sprache, die sie fließend gesprochen haben. Und hier ist eine wichtige Sache für mich. Also, ich habe jetzt ganz klar gesehen und mitbekommen von den vielen Messages, die ich bekommen habe, dass Leute verunsichert sind. Erstens, verunsichern wollte ich niemand. Zweitens, wenn du in den Spiegel deines Herzens schaust und Dinge siehst, die geändert werden müssen, dann ist das toll. Drittens, ob du mit dem Heiligen Geist getauft bist oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Diese Sachen musst du mit dem Herrn selbst klären. Jesus ist der Teufel im Heiligen Geist. Red mit ihm, plauder mit ihm drüber, klär Sachen mit ihm. Wisst ihr, ich habe mit niemand auf dieser Welt eine tiefere innere Beziehung als mit meinem Jesus. Nicht mal mit meiner lieben Frau. Was gibt es Schöneres, als 1, 2, 3 Stunden zu sitzen und einfach mit unserem Liebhaber zu plaudern? Tut das doch, dafür ermutige ich euch und dazu fordere ich euch aus. Also, wenn ich euch verunsichert habe, dann bitte ich euch, mir zu vergeben, das war niemals mein Ziel. Wenn das, was ich gelehrt habe, euch verunsichert habe, weil es vielleicht nicht klar war, dann möchte ich hier klar ausdrücken, was ich tatsächlich glaube. Nun zurück zu der Auswirkung des Heiligen Geistes, der Taufe im Heiligen Geistes. Gehen wir doch zurück zu Joel, den Petrus zitiert hat, als dem Heiligen Geist getauft wurden. Was sagte uns dieser wunderbare Prophet Joel? Er sagte von Träumen, er sagte von Weissagungen. Das heißt, die Auswirkung auf den Heiligen Geist ist auch, dass wir im Übernatürlichen und Prophetischen aktiv sind. Kraft, seine Jünger zu sein, hier ist das Übernatürliche, und das Prophetische, Träume und Visionen zu haben. Ich möchte euch einfach ermutigen, mit allem, was in euch ist, den Herrn zu sagen, Herr, ich habe bis jetzt gedacht, ich habe die Taufe im Heiligen Geist, aber ich merke jetzt, dass ich sie doch nicht habe, wenn bei dir das so der Fall ist, wenn du das so einsiehst. Und dann machst du Folgendes. Du bittest den Herrn nicht, dich im Heiligen Geist zu taufen, denn du sollst sie ja empfangen. Die Frage Paulus an die Epheser war, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Seine Frage war nicht, hat der Herr euch den Heiligen Geist geschenkt? Das war nicht die Frage. Die Frage wäre, habt ihr empfangen? Empfangen heißt, mit den Händen zu ergreifen und an sich zu reißen und in Besitz nehmen. Dann sagst du Jesus, Jesus, ich danke dir, dass du der Teufel im Heiligen Geist bist. Jesus, ich danke dir, dass mir das zusteht als Christ. Jesus, im Glauben empfange ich das. Oh, könnten wir Christen nur lernen, im nehmenden Glauben zu leben. Du ergreifst es im Glauben mit deinem Herz, du nimmst das, du sagst Danke. Und in großer Dankbarkeit nimmst du das an und du wirst Folgendes erleben. Du wirst Kraft haben, du wirst prophetisch aktiv sein, du wirst ein Zeuge sein können und du wirst auch in Sprachen sprechen, die du nie gelernt hast. Meine lieben Freunde, ich hoffe, ich habe euch damit etwas geholfen. Ich bin sehr froh, auf Deutsch etwas aufnehmen zu dürfen. Ich habe euch ja versprochen, ich werde im 2021 das mehr machen. Allerdings wird sich das verzögern bis auf die zweite Hälfte des Jahres. Und zwar aus einem folgenden Grund. Was Gott im Brazilian Kids Care tut, übertrifft alle Erwartungen. Alle Erwartungen. Es entstehen Häuser, wir sind am Bauen, die Verknüpfungen, die Verbindungen, die Beziehungen, die Türen, die sich öffnen, sind herrlich und wunderbar. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber im zweiten Halbjahr werde ich mein Bestes tun, um das auch vieles mehr nur rein auf Deutsch weiterzugeben. Ich bin dankbar für die Leute, die das alles übersetzen. Aber ich arbeite tatsächlich sehr hart daran. Ich habe mich entschlossen, zum Beispiel im 2021er Jahr in Brasilien nur eine einzige Reise zu machen, abgesehen von den Reisen zu unseren Waisenhäusern, eine einzige Reise zum Predigen zu machen. Alle anderen Einladungen habe ich abgelehnt. Ich habe mich auch entschlossen, außerhalb Brasiliens alles, nichts anzunehmen. Ich hatte allein in 2 Tagen hatte ich 3 Einladungen, um in den USA zu dienen, in einen der top und tollsten Gemeinden. Meine Antwort ist klar, nein. Auch innerhalb Europa bekomme ich ständig Anfragen, die Die Ansage von mir ist klar, die Antwort von mir ist klar, nein. Es bleibt meine Schule des Prophetischen und Übertürlichen, das Augenmerk. Es bleibt Brazilian Kids Care, um die Kinder von den Straßen zu holen und aus ihren grauenhaftesten Situationen zu holen. Und es bleibt Polen zweimal im Jahr und auch der deutschsprachige Raum. Das sind meine Prioritäten, die sind so gesetzt und die bleiben auch so. Herzlichen Dank, dass ihr mir zuseht. Fühlt euch frei. Liebt Jesus mit allem eurem Herzen, wandelt eng an den Heiligen Geist und vergesst nicht, die Ernte ist tatsächlich reif. Herzlichen Dank fürs Zuhören.